Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Es gab schon Zuschriften, wo denn die Night of Champions Review aus Saudi-Arabien bleibt. Chris und ich haben uns kurz, als wir die Show geschaut haben, ausgetauscht. Und Chris fragte, na, wollen wir machen? Und ich habe gesagt, na, könnten wir, aber irgendwie wäre es vielleicht doch besser oder vielleicht eine Idee, das Ganze dann beim Wochenrückblick zu verwursten. Wir müssen die Show ja nicht irgendwie über Gebühr, sag ich mal, in Scheinwerferlicht rücken, ob der ganzen Umstände. Und deswegen haben wir gesagt, nö, wir machen das so, wie uns das gerade passt. Und uns passte es, das jetzt beim Wochenrückblick zu verwursten. Kann man ja auch so ein bisschen dann die Raw-Ausgabe gleich mit einbauen und ein kleines bisschen in die Zukunft spekulieren, was denn da alles noch so passieren kann im Main-Roster. Das wird auch Gegenstand der Show sein. Also heute steht Crown Jewel im Vordergrund. Je nachdem, was da abseits des Rings oder bei Raw passiert ist, natürlich auch die eine oder andere aktuelle Entwicklung. Ein interessanter Aspekt bezieht sich auf das Tag-Team-Titel Gold. Also ein bisschen was ist ja wieder passiert. Das wollen wir heute ganz entspannt durchgehen. Und dazu heiße ich, wie immer, herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, eine weitere Woche ist schon wieder fast, nicht zu Ende, aber nähert sich dem Ende zu. Und ich freue mich, diese Folge aufzunehmen. Leider kein so schönes Wetter bei mir, trotzdem sehr heiß, aber die Sonne hat sich heute versteckt, was das Gegenteil war in den letzten 3 Tagen. Aber gut, ich halte es aus. Und bin gespannt, was für ein Resümee wir nach dieser Woche haben, vor allem nach einem Special Event und einer Raw-Ausgabe. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich schon auf deine Meinung. Ja, das interessiert mich mal gerade. Wetter, sagst du, es ist heiß, aber bewölkt. Die letzten Tage war es ja offenbar dann noch heißer. Was habt, also wir haben, ich dachte, ich gucke mich richtig, wir haben hier teilweise 36 Grad im Norden gehabt. Da will ich ja gar nicht überlegen, was da in Bayern los war. Tatsächlich, ich glaube nicht, dass wir mehr als 36 hatten, aber man hat es echt deutlich gespürt und es war die ganze Zeit ein wunderschöner Sonnenschein, keine Wolke zu sehen. Und ich glaube, ein Freund von mir in Wien haben sich sogar auf 38 geschafft. Also die sind dort, glaube ich, im Moment so die Spitzenreiter. Boah, da wollen wir nach Kroatien lieber gar nicht erst gucken, ne? Also wenn's hier schon so dermaßen brennt, dann muss ja Kroatien, ja, da ist ja locker über 40, kannst ja von ausgehen. Guten Appetit, also je nachdem, wo man sich da aufhält. Gut, weg von wetterinfos.de, hat mich einfach mal interessiert, weil das dann wohl eine der wenigen Phasen war, wo es dann im Norden und Süden relativ gleich war. Also bei uns ist hier das Wetter wirklich, wir sind runter auf 20 Grad wieder. Also es ist tiefenentspannt. Das Gewitter hat richtig reingeknallt. Innerhalb von tatsächlich einer Stunde hatten wir einen Temperaturabfall von, fast 15 Grad. War schon geil. Aber ja, jetzt ist Sommer erstmal für ein paar Tage vorbei, aber es wird ja bald wieder losgehen. Und damit wollen wir das Wetter hinter uns lassen und die hinter uns liegende Show in den Vordergrund rücken. Chris hat schon gesagt, Night of Champions ist das Stichwort, nicht Crown Jewel. Wir sind bei Night of Champions. Man packt ja immer so jenseits von Crown Jewel nochmal so die eine oder andere Super Show dahin. Wir hatten da mal den Greatest Royal Rumble, da war Daniel Bryan noch dabei. Jetzt haben wir diesmal Night of Champions. Ja, Show ist im Kasten. Man wird da tatsächlich drüber philosophieren. Wenn man jetzt sich anguckt, wo will man es ansiedeln? House Show, Weekly, Saturday Night's Main Event, echtes Special Event, würde ich sagen, irgendwo zwischen Saturday Night's Main Event und einem echten Special Event, war schon eher ein Special Event echter Art als das, was man uns da bei Saturday Night's Main Event teilweise kredenzt. Das ist ja doch wirklich sehr, ja, random, kann man fast sagen, also hingeballert. Mal gucken, wie es diesmal wird. Haben wir wieder ein spannendes Titelmatch unter gegen Goldberg, das Double G-Match sozusagen. Aber hier hatten wir, tatsächlich ein richtiges oder ein ziemlich richtiges Special Event. Und es war wie immer sehr bunt. Es war sehr, wie soll ich sagen, aufwendig inszeniert. Ich weiß immer nicht so genau, das kann man da, finde ich, gar nicht so gut erkennen, inwiefern die Plätze teilweise leer sind oder ob die Leute da irgendwie dann dunkel gekleidet sind. Das ist immer nicht so einfach. Es soll ein Sellout gewesen sein, glaube ich ehrlich gesagt aber nicht. Naja, ist spekulativ, aber es war von der Aufmachung her wieder wirklich big, wie es das immer in Saudi-Arabien ist. Und wir können ja mal in die Show gleich reingehen. Match 1. Chris und ich haben es eigentlich gehofft, dass das nicht der Main Event wird. Wurde es auch nicht. Cody Rhodes gegen Randy Orton. Randy kam als Erster an den Ring und die Fans waren sehr, sehr lautstark dabei, was das Mitsingen des Theme-Songs angeht. Also man kann sagen, Heimspiel. Randy konnte gefühlt machen, was er wollte. Die Fans haben eigentlich alles bejubelt, was er gemacht hat. Und dann kam Cody. Und das war, fand ich, interessant. Also, wie soll ich sagen, Reaktion zu Anfang höflich, nicht exzessiv. Beim Theme-Song natürlich sauber mitgesungen alle. Aber dann war es das auch schon fast mit Codys Herrlichkeit. Ich will nicht, also ein Turn war es definitiv nicht. Es war einfach eher so, dass Cody vielleicht nicht ganz so bei den Fans im Fokus stand oder nicht ganz so von den Fans bejubelt wurde, wie eben der andere Face. Da war einfach Randy derjenige, den man eher haben wollte. Auch die Match-Geschichte war ja sehr, sehr drauf angelegt, die den Zuspruch der Fans bekommt, weil er ja auch immer eine Verletzung gesellt hat und Cody teilweise auch draufgegangen ist, um da so diese Schlossenheit von Cody zu demonstrieren, wirkte teilweise echt heelig. Die Fans, die Kommentatoren haben es über weite Strecken versucht, so, oh, Cody wird jetzt gezwungen, er wird gezwungen, seine Grenzen zu gehen gewissermaßen und macht hier Sachen, die wir so noch nie von ihm gesehen haben. Aber die Fans fanden das gar nicht gut. Und mit zunehmender Matchdauer gab es dann auch teilweise doch vernehmbare Buhrufe für Cody. Und das fand ich bemerkenswert. Match als solches, ich krieg's immer noch nicht gegriffen. Also da ist für mich wirklich viel, was ich nicht zueinander in Beziehung setzen kann. Zuerst mal ging das Match 20 Minuten, was deutlich kürzer ist, als wir es im Vorfeld befürchtet hatten. Und obwohl es eigentlich ein Rhodes-Orton-Match war, ging es, finde ich, deutlich flotter vorbei, als ich es befürchtet habe. Also, vielleicht liegt es daran, dass es der Opener war. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie relativ schnell in die Finisher-Phase gegangen sind. Also es gab dieses Abtasten, das ging relativ kurz nur und war relativ schnell zu Ende. Gab viele RKO-Versuche, der Disaster-Kick war auch früh schon da. Also man ging schnell in dieses Finisher-Festival rein. Und ich finde, das hat dem Match auch tatsächlich ganz gut getan. Also es floss tatsächlich besser, als ich es gedacht hätte. Und trotzdem fand ich es irgendwie nicht gut, weil es sich zu keiner Zeit big angefühlt hat. Also man hat teilweise versucht, es big aussehen zu lassen, aber es fühlte sich irgendwie nicht big an. Die Fans haben Cody irgendwie, ich will jetzt das Wort, ich sage jetzt das deutsche Wort, die haben ihn so ein bisschen abgestanden aussehen lassen. Also irgendwie wirkt es so, als ob Cody, zumindest bei dieser Show, den Zenit überschritten hatte und die Fans auch irgendwie keinen Bock mehr hatten. Auch nach, oder nicht mehr so richtig, nachdem er gewonnen hat, gab es natürlich auch dann, sag ich mal, Höflichkeitsapplaus. Aber bei seiner Promo wirkte das auch so, als ob die Fans gerade irgendwie fröhlich eingeschlafen sind, weil es war die Standard-Cody-Face-Promo, die er uns da gegeben hat. Und das wirkte irgendwie, wir fühlen es nicht mehr. Und das, obwohl Cody gerade sich ein SummerSlam-Match gegen John Cena verdient hat, also ziemlich wichtig, irgendwie waren die Fans durch. So nach dem Motto, ach, irgendwie jetzt kriegt er auch noch die Krone, also was kriegt der Kerl eigentlich nicht? Ja. Und wenn ich mir das Match als solches angucke, würde ich sagen, floss deutlich angenehmer vor sich hin, als ich dachte. Gekickt hat's mich trotzdem nie. Und als es vorbei war, dachte ich, ja, hier ist gerade ein solides House-Show-Match vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob meine Einordnung dem Match nicht gerecht wird oder ob es das Match vielleicht sogar zu gut dastehen lässt. Keine Ahnung. Wenn ich Sterne geben würde, 3,25 war ordentlich. Doll war es nicht. Das, ich glaube, ich könnte mir aber vorstellen, dass es viele tatsächlich richtig gut fanden. Wie hast du es denn eingeordnet? Ja, irgendwo da in der Nähe bin ich sicherlich. War sehr klassisch, old school. Die interessante Sache, was die beiden ganz gut hinbekommen haben, also das Selling von Orten auf seinem Rücken oder von seinem Rücken war richtig gut. Also da komme ich immer so ein bisschen auch in Gefahr zu glauben, okay, da ist doch mehr passiert. Hat auch durchgezogen. Und den Rest hast du ganz gut schon zusammengefasst. Also kürzer als gedacht, kurzweiliger als gedacht. Was auch sehr wichtig war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gleiche Match so positiv sehe, wenn es irgendwie so nach Match 3, 4 kommt oder als Main Event. Ich glaube, das ist schon immer echt das erste Match des Abends. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon von Wrestlern gehört habe, Podcasts, dass sie das nicht so gern haben oder ob es das zweite Match ist, das sie so alle ungern haben. Aber das erste ist ja grundsätzlich, glaube ich, das, was man echt gern hat. Alle sind noch da, auch Backstage, um dich zu sehen. Sind noch alle heiß und deswegen kann ich irgendwie schon nachvollziehen, wenn man das als Bestes findet. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Aber beziehungsweise, bevor ich zum Aber komme, interessantes Finish auch, das ein bisschen so ein Heel-Turn von Orton andeutet, wo er den Ringrichter abgelenkt hat und dann das Turnbuckle, also diesen Polsterschutz entfernt hat. Das hatte Orton dann selbst zu spüren bekommen von Cody und Orton hat ja dann böse hingeblickt, als ja Cody das gemacht hat, wo ich auch im Strahl kotzen muss. So, ja, give it up for Orton, was für eine Legende, nicht wahr? Aber er hat ja verloren. Also, ja, ich würde mich freuen, Orton als Babyface ist irgendwie blöd. Also auch die unterbrochene Promo bei SmackDown, die ja nie zu sehen war, hat auch angefangen. Aber Leute, habt ihr eigentlich das Match bei Raw gesehen zwischen Cody und Jay? Das ist Slammy Award Winning. Also, puha. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Orton da nochmal heel wird und vielleicht schafft er es noch aus dem Arsch von Cody raus, aber er steckt schon ziemlich drin und tief und fest. Was ich nicht so gut finde, ist halt die Zukunft, habe ich auch schon bei der Preview gesagt. Ich bin durch. Ich bin durch mit Seth, ich bin durch mit Cody, muss ich sagen, offiziell. Ich habe es gemerkt. Es ist natürlich für WWE eine logische Sache, will ich auch alles nicht nochmal erwähnen. Ich denke, das ist auch schon für alle langweilig. Das müssen wir durchstehen. Entweder sie werden dann langsam den Face-Turn von Cena einleiten und quasi die Fackelübergabe und ja, Cody geht in seine nächste Regentschaft, bis er dann, glaube ich, auch mal heel-turnt. Ich glaube, das hier ist auch so ein bisschen non-canon, was die Fans angeht. Ich denke, in Amerika oder den USA wird Cody sicherlich noch andere Reaktionen bekommen, aber mal schauen. Es fühlt sich so an, langsam, dass vielleicht so auch der Zenit erreicht ist bei den Fans. Nicht einfach, weil sie, keine Ahnung, irgendwie glauben, er gewinnt zu viel. Aber es ist halt auch nichts mehr so Besonderes. Ja. Es ist dann mittlerweile auch alles abgeflacht, was Rückkehr anbedeutet, gewisse Gegner, die man hätte sehen können. Wie sind das eigentlich durch? Ja, was wollte man sehen damals? Seine Fehde gegen Rollins, Punk. Punk kommt wohl noch, dann Cena und jetzt Orton. Und ja, beim SummerSlam werden wir dann eben voraussichtlich mal das Singles-Match sehen, nachdem sich Punk ja jetzt wieder mit Seth anbandelt. Also alles eher so, ja, einfach verwaschene Kleidung. Das weiße T-Shirt, was man gekauft hat, ist jetzt schon ein bisschen verbleicht, egal welches Waschmittel man benutzt. Und so im Moment bin ich bei Cody. Es ist irgendwie so ein T-Shirt, das ich irgendwie, es fällt hinters Bett und ich vergesse, dass ich es jemals hatte. Und wenn ich umziehe, finde ich es und denke mir, ah ja, oh, das war ja mein T-Shirt, das war ja mal ganz gut. Aber das ist meine Meinung. Alle Cody-Fans, keine Sorge, alles okay. Aber ich muss sagen, ich hätte mir irgendwie was anderes gewünscht für den SummerSlam. Ja, wobei man jetzt natürlich auch gucken muss, wie die Rechnung für den SummerSlam auch wirklich dann weiter sich ausgeht oder wie die Komponenten dann zusammengestellt werden. Denn was hat er denn jetzt gewonnen? Hat er ein Match? Doch, er hat das Match um die Universal, also um diese Cena Championship gewonnen. Er kann sich nicht aussuchen. Ne? Es ist tatsächlich jetzt John Cena, ne? Ja, die Kommentatoren haben auch quasi bei beiden Finals gesagt, um welchen Titel es geht. Dadurch, genau. Bei den Frauen hatten wir SmackDown gegen Raw quasi. Ja, also hier war es eigentlich nur die WWE Championship, die möglich war. Genau, das heißt also, wenn es jetzt so eine Art Royal Rumble Rule gewesen wäre, sprich, du kannst dir aussuchen, gegen wen du antreten wirst, hätte man dann noch für ein, zwei Wochen Pseudospannung sorgen können im Storytelling. Aber so sind die Würfel ja nun eigentlich gefallen. Und wenn man sich die Ereignisse bei Raw so anguckt, wird man wohl auch sagen, dass Punk da erstmal raus ist, was die Personalie Cena angeht. Das geht wohl eher so Richtung Gunther vielleicht. Und Rollins tüdelt überall mal so ein bisschen rum, hat man den Eindruck. Und egal wo er tüdelt, das interessiert eigentlich gar keinen. Über den Main Event sprechen wir nachher nochmal hier bei Night of Champions. Du hast es ja schon kurz angedeutet. Ja, wir können ja mal einen ganz kurzen Ausblick machen. Denn wir werden ja noch ausführlich drüber sprechen bei der Preview. Ich bin ja ziemlich sicher, also da müsste man wirklich schon storyline-mäßig die ganz dicken Bretter bohren, um das noch zu verhindern. Und es wird ja auch eher drauf hinauslaufen. Und ich, also du hast einen sehr schönen Satz gesagt, man muss jetzt mal gucken, wie sich die Fanreaktion für Cody in Amerika darstellen werden. Denn, also ich war wirklich überrascht, dass es in Saudi-Arabien so viel Feuer gab, negativer Art für Cody. Das war ja wirklich, also gut, klar, gegen Randy kannst du derzeit auch nicht wirklich gut aussehen, es sei denn, du heißt John Cena, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Cena sieht mittlerweile gegen jeden gut aus. Auch bei der Damen-EM, habe ich gehört, sieht er gut aus. Chris, hast du das Foto schon gesehen? John Cena? Bei uns im Chat, war das? Wimbledon. Wimbledon! Was erzählt dann? Klar, Wimbledon. Ich habe mir irgendwie gesehen, Tuchel, deswegen dachte ich, Tuchel guckt sich vielleicht die Frauen-EM an, aber klar, Tuchel ist ja England und so. Ja klar, dann guckt er sich eher Wimbledon an. Ja, Gossip, war das jetzt John Cenas neue Freundin oder hat sich Nikki so doll verändert? Ich bin ganz verwirrt gewesen. Also vielleicht ist da ja wieder auch eine Reunion angedeutet. Also ich bin mir nicht sicher, also Cena hat ja... Nein, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Cena sieht überall gut aus, mit wieder erfrischend vollem Haar auch. Es ist großartig. Ja, Cody war das Stichwort. Cody mit, ich sag mal, diplomatisch verhaltenen Reaktionen, zweischneidigen Reaktionen in Saudi-Arabien. Ist dann falsch. Egal, was wir sagen, wir liegen falsch. Ich gehe mal wieder aus meinem Schneckenhaus raus, um dann gleich wieder ins Stockhaus rüber zu gehen und wage die Prognose, er wird in Amerika diesmal, vielleicht ja nach über 3 Jahren mal richtig, er wird in Amerika nicht viel bessere Reaktionen bekommen als in Saudi-Arabien. So, und jetzt hast du den Ball in deiner Hälfte. In welchem Zeitraum meinst du schon, die nächste Woche? Ab jetzt. Ab jetzt. Ja, ab jetzt. Ich geh hoch ran, ne? Also, ja, das ist ein. Ich gehe all in sozusagen gleich. Ich glaube nicht. Ich denke mal, die Promo-Duelle mit Cena sehen die Fans irgendwo ein bisschen als was Eigenes. Ich glaube immer noch, dass da ein bisschen die Abschiedstour von Cena drüber steht und dass man einfach dann alles irgendwie so auch wahrnimmt und Cena vielleicht sogar dadurch anfängt zu bejubeln und dann einfach aus Trotz auch seine Gegner nicht bejubelt. Exakt, damit rechne ich. Und deswegen könnte es sein, dass man hier dann Cody negative Reaktionen also, dass er die erwarten kann. Mich würde es interessieren, wenn er irgendwie so WWE-Champion wäre und wie es dann ist, wenn er jetzt der Alltag zurückkommt, nach Cena, nach Orton, wie so, keine Ahnung, Fäden sind, ja, gegen Rollins hatten wir schon, wird wahrscheinlich auch kommen müssen, Gunther, Sheamus, Rusev, Aleister Black, keine Ahnung, ziemlich egal eigentlich für diese Argumentation, wie da die Reaktionen wären. Also Orton ist schon ein Brett, Cena ist ein Brett und wenn du da ausgebuht wirst, ja, ist es ein Zeichen. Also ich glaube, es wird nicht so krass sein. Ich glaube aber auch nicht, dass er jetzt wieder die ärgsten Babyface-Reaktionen zieht. Dafür ist es irgendwie, glaube ich, einfach schon zu glatt. Er ist schon allglatt mittlerweile. Also viele vergleichen ihn mit Cena. Das ist halt irgendwie auch so schwierig für mich. Cena war China ist was anderes. Er war immer schon was anderes. Ich weiß auch nicht wirklich, was China so ausgemacht hat, aber die Fans hat es einfach in jeder Halle so weggesprengt mit diesen Chants. Er ist natürlich großartig, aber dass so seinen Lauf genommen hat, ist schon ziemlich absurd. Deswegen kann ich da Cody auch nicht mit ihm vergleichen. Was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, dass WWE bei Cody so viel sieht und sagt, oh, du bist unser Babyface. Aber für mich ist es einfach so durch. Aber ich musste halt immer zurück auf die WWE-Fans, die ich auch nicht so einschätzen und greifen kann im Moment. Das wirkt auch irgendwie so, ja, das ist alles sehr nett, ich bin froh, hier zu sein. Und deswegen möchte man irgendwie jetzt nicht aufmüpfig werden. Also, ich glaube nicht, dass es so krass sein wird, wie du es vielleicht erwartest. Ich glaube, es wird eher sein, ja, die Musik ist cool, Höflichkeit und lass uns lieber Cena schön verabschieden. Ich glaube, du hast einen Aspekt gerade gesagt, der mich so ein bisschen selbst an meinen Worten zweifeln lässt. Ich unterschätze oder ich überschätze, besser gesagt, und damit unterschätze ich es auch, das WWE-Publikum. Hm. Vor 5, 6 Jahren hätten sie die Show gecaptured, glaube ich, und hätten gesagt, wir wollen Cena, wir finden Cena toll und jetzt durchschauen wir euren Booking-Plan, dass ihr jetzt quasi Cody wieder nehmt und ihn jetzt gegen Cena stellt, der ja der böseste Heel ever ist und deswegen bejubeln wir Cody, obwohl wir Cody eigentlich langsam wirklich satt haben, wir sind durch. Wir wollen Cena, der geht bald weg, der kann uns erzählen, was er will, wir finden ihn toll und genießen jede Show, wo er da ist. Und deswegen turnen wir jetzt und bejubeln Cena und lachen und buhen Cody nur noch aus. Das wäre vor 5, 6, 7 Jahren durchaus eine Option gewesen, bis sehr wahrscheinlich gewesen. Aber du hast recht, wir haben jetzt eine andere Zeit. Wir haben jetzt den gut erzogenen WWE-Fan, und das hast du auch sehr schön gesagt. Ja, ist eigentlich ganz nett hier. Ich zahle $5,000 für so einen Stehplatz da hinten und Stimmung ist auch gut. Ich singe mal ein bisschen mit bei Cody. Ah, da ist ja Rollins. Oh, singe ich auch gleich mal mit. Und ach, alles so schön. Ach, ich muss mich jetzt freuen. Ich freue mich. Cody, hurra, hurra. Cena, buh, aber ich finde dich trotzdem gut. Ich mache einfach mal mit. Und du hast recht, das kann natürlich sein. Aber ich habe mich leider jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, als dass ich mich wieder reinlehnen kann. Und muss jetzt hoffen, dass das WWE-Publikum mich nicht hängen lässt. Und indem ich das ausspreche, weiß ich, es wird mich natürlich hängen lassen. Und ja, dann bin ich quasi all in gegangen und habe verloren, bevor es losgeht. Aber man muss auch mal das bisschen Geld, was man noch hat, all in gehen. Jetzt bin ich meine 60 Cent auch los. Aber egal, ich habe es versucht. Ja, schauen wir mal, Chris, was da passiert. Ich hoffe für Cody ich hoffe eigentlich immer für jeden das Beste, aber jetzt hoffe ich für Cody mal nicht das Beste, weil ich habe ja eine Wette laufen. So. Und wir werden nächste Woche schon auflösen können vielleicht. Ja, das war's mit dem ersten Match. Cody gegen Randy. By the way, Randys Pseudo-Heel-Turn-Ansatz mit dem Turnbuckle da runternehmen. Ich habe das Gefühl, das ist für die Fans auch so eine Art Pace-Move fast schon gewesen, weil wir wollen Randy so, wie wir ihn kennen und das gehört einfach dazu, zu unserem da knorkigen, kieligen Badass-Randy, da haben wir ihn gerne für. Ich glaube, das kauft auch keiner mehr, ein Heel-Turn von Orton. Mal gucken, vielleicht ja doch, er ist ja eigentlich ziemlich gut, auch wenn er in diesem Leben kein Punt-Kick mehr durchbringen wird. Ja, zweites Match. Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez in einem Weird Boulevard Street Fight. Allein der Name ist zum Wegrennen. Das Match war in Ordnung. Also, ich fand, sie haben es auch ganz süß im Vorfeld versucht, da das auf die persönliche Ebene zu bringen. Wir waren eigentlich im Nachwuchsbereich immer die besten Freundinnen, haben viele Selfies gemacht. Und jetzt sind wir verbittert und sind Feinde. Alles nicht schlecht, wenn das eben nicht nur diesen Lückenfüller-Charakter hätte, dann wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen. Match als solches war, wie gesagt, okay. Also, sie haben aus der Stipulation was gemacht. Rhea, ich weiß nicht warum, Rhea wirkte für mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten richtig cool. Von der Entrance weg im Match. Das war so ein bisschen wieder die alte Rhea, die nicht irgendwie ihren Ex gestalkt hat und da hinterhergelaufen ist und irgendwie dusselige Sachen gemacht hat. Ich fand, das war alles, auch ihr Facepaint, das war alles irgendwie so ein bisschen oldschool. Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, da sind Chris und ich ja eh immer so ein bisschen am Überlegen, dass wir diese Saudi-Arabien, Frauen dürfen bitte nicht zu viel Haut zeigen, weil da sind wir sonst ziemlich krass drauf. Das sieht bei manchen Workerinnen einfach großartig aus. Bei Zoe Stark sah es cool aus, bei Rhea sah es, finde ich, auch cool aus. Bei Raquel war es okay. Bei Roxanne, die ja reinkam, fand ich es auch wieder cool. Also manchmal ist weniger mehr vielleicht. Und bei Rhea, fand ich, sah es einfach gut aus. Also jetzt nicht im Sinne von Sexismus oder so, sondern ich fand es irgendwie, passte zu ihrem Gimmick ganz gut. Raquel, ähnlich wie gesagt. Man hat auch gesehen, dass sie es hier wissen wollte. Man hat auch gesehen, dass die beiden, dass da irgendwie tatsächlich wohl was ist zwischen denen, dass sie da wohl im Independence-Bereich tatsächlich viel private wohl zusammen rumgehangen haben könnten. Genaues weiß ich nicht, aber man hat es ja entsprechend so inszeniert auch. Die Bilder werden ja nicht irgendwie Photoshop sein, glaube ich jetzt mal nicht. Und dann wollten sie es eben auch mal versuchen hier und es war okay. Man hat dann eine ganze Menge zum Einsatz gebracht. Tische, Stühle, Candlesticks, alles dabei. Roxanne Perez kam auch noch kurz raus, weil sie Rodriguez helfen wollte. Fand ich eigentlich auch ganz gut, so Stichwort Judgment Day Development. Hat aber auch nicht funktioniert. Am Ende, ja, und Rhea gewinnt. So, also ich habe jetzt ein paar positive Worte über das Match fallen lassen. Das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich trotzdem jetzt keine Offenbarung war. Aber in Bezug auf die Darstellung von Rhea war ich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein bisschen hoffnungsvoller, weil sie für sich steht, weil sie so ein bisschen wieder auf ihre Coolness-Stärken sich besinnt. Oder besinnen darf, muss man ja sagen. Ja, keine Ahnung, Chris, was gebe ich da? Kann man da 3 Sterne geben von mir aus? Ja, so 2, 3 Viertel, irgendwo so da. War absolut kein Stinker. Aber so natürlich gekickt hat mich jetzt auch nicht, ne? Aber hätte schlimmer sein können, deutlich, würde ich sagen. Ja, besser als ich bei der Preview es erwartet habe. Ich habe so ein bisschen diesen WrestleMania Street Fight Effekt von Priest und McIntyre erhofft, nicht ganz bekommen, aber was gut war, das Promo-Video hat mir auch geholfen. Also ich bin ja grundsätzlich irgendwie nicht so jemand, der zu bekommen ist mit diesen Sachen mehr. Also so, dass sie privat Freunde sind, keine Ahnung, funktioniert irgendwie bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Altersding ist. Also ich kann mir vorstellen, ein Chris vor 15 Jahren wäre so, oh wow, schau dir die privaten Bilder an, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Das ist irgendwie so, da müssen sie schon so ein extra Ding gehen. Also so diese Real-Life-Geschichten, die können geil werden. Also ich erinnere mich an Charlotte und Becky, das war ja dann wirklich schon unangenehm. Aber hier, das Promo-Video war gut. Rhea für mich wie immer. Also ich muss sagen, Rhea bei mir funktioniert im Moment nicht. Dennoch weiß ich, woher du kommst, denn irgendwie ist sie so wirklich prädestiniert. Also Rhea sieht wirklich grundsätzlich sehr interessant. Ich finde sie in den USA auch wirklich mit dem Ringgear ziemlich cool. Aber das hier steht ihr halt noch mal ein Stück besser. Ja, also das ist echt interessant. Also das, sie ist echt gemacht für sowas. Match sehr, sehr gut dabei. Noch von Raquel war ich überrascht. Das ist vielleicht eines ihrer besten Matches für mich. Man hat da auch sehr, relativ so Stiffness mit hineingebaut. Tische ohne Slim Jim Logos. Auch interessant. Vielleicht nicht erlaubt in Saudi-Arabien oder sowas. Deswegen warst du da schon. Also ist für mich vielleicht so eine Punktlandung auf 3 Sterne. Übrigens Orton gegen Cody bin ich so auf bei 3,5. 3,5. Es war wirklich für die beiden okay. Das, was mich hier gestört hat, ist, auch wenn ich jetzt noch vorschaue auf Evolution, dass du Rhea ein bisschen aufbaust mit einem Sieg, wenn Roxanne schon rauskommt und eingreift, hätte es schon zu einem Sieg für Raquel führen sollen. Immerhin sind sie jetzt die Women's Tag Team Champions, ja. Ich erinnere mich, ich glaube, das hat der Jens mal gesagt, vor langer, langer Zeit, bitte, die Tag Team Champions müssen bitte immer ein Singles Dude fertig machen. Immerhin sind sie die Tag Team Champions, auch wenn Roxanne erst dazugestoßen ist. Deswegen kann man das hier ein bisschen entschuldigen, aber ich glaube, es hat Rhea nicht kaputt gemacht, hier zu verlieren. Ich glaube, ihr Rekord wurde auch eingeblendet. Erneut fand ich wieder cool. So wie irgendwas mit 53 zu 3 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr positive Statistik. Und Raquel hätte hier den Sieg vielleicht sogar sich verdient. Und jetzt, ja, weiß nicht, Raw werden wir, glaube ich, nicht eins für eins durchgehen, aber Io hat ja Rhea herausgefordert und das Match bekommen wir bei Evolution. Und entsprechend wurde Rhea hier aufgebaut. Und ja, also besser als erwartet, solide. Ich glaube, das Match war fast besser als jedes Match beim letzten Saturday Night's Main Event. Und das sagt schon einiges aus. Deswegen bin ich hier eigentlich sogar wirklich zufrieden. Ja, also das war in Ordnung. Ich hätte es, also kein Mensch hätte es gebraucht, glaube ich. Aber wenn du eben Raquel so ein bisschen auch mal die Bühne geben willst, wenn du Rhea gegen Io stellen willst, musst du sie auch mal gewinnen lassen, damit das alles auch funzt. Sie ist ja auch eh nicht so wirklich heiß gewesen die letzten Wochen und Monate. Dann passt das. Zumal, hast du ja auch eben nochmal angesprochen, dieses Match und das Outfit und die Präsentation für Rhea, so ein kleiner Jungbrunnen, oder ja, Jungbrunnen ist ein blödes Wort, sie ist ja nicht alt, aber Freshness-Brunnen, dass sie wieder so ein bisschen frischer rüberkommt. Und deswegen kann man es hier auf die Karte packen, hat auf jeden Fall nicht versagt. Da bin ich vollkommen bei Chris. Und den Vergleich zu Saturday Night's Main Event finde ich eigentlich auch ziemlich treffend, was die Matchqualität angeht. Ja, Sami Zayn danach gegen Karrion Kross. Chris und ich haben gesagt, ja, warum nicht? Packen wir es auf die Karte eines Special Events. Hat sich Kross verdient. Nachdem das Match dann fertig war, war mein Gedanke, ja, passt schon, dass man Kross nicht so oft in den Ring stellt. Das war, finde ich, keine große Leistung. Also, ich finde, man hat alles bestätigt, was man über Kross so gesagt hat. Er ist immer dann stark, wenn er im Close-Up ist. Er ist immer dann stark, wenn er dieses blöde Wort, finde ich mal so lächerlich, seine Mindgames machen kann. Ich fand auch, nach dem Sieg von Sami Zayn, nach 13,5 Minuten, also grundsolide, nach diesem Helluva-Kick, wirkte das so, als ob Kross auch da Kontakt zu ihm gesucht hat, als ob er ihn da angeguckt hat, die Hand zu ihm ausgestreckt hat. Also solche Sachen, da ist Karrion Kross, finde ich, einfach großartig bei den kleinen Details. Was sein In-Ring-Working angeht, ist das aber doch immer noch eher geht so tatsächlich. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass Zayn hier gewonnen hat. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass die Fehde offenbar, wenn man sich Raw so anguckt, weiterzugehen scheint. Weiß nicht. Chris hat gesagt, Zayn wird wohl auf den Rollins-Titel gehen, der gerade bei Gunther ist. Nur sind da leider noch ein paar andere gerade zugange, was diesen Titel angeht, Chris. Wie siehst du Sami Zayn in diesem Shuffle? Das ist jetzt so die zweite Frage. Und die erste erstmal natürlich, wie hat dir das Match gefallen? Ja, leider holprig. Holpriges Match. Kein gutes Match. Also, bitter. Karrion Kross, ich mag den. Ich mag ihn irgendwie. Aber im Ring funktioniert es nicht. Also mir kommt es so vor, als hätte er sogar stagniert in den letzten Jahren. Also ich glaube, ich tue ein bisschen Liv Morgan auch ungut, indem ich habe sie ja mit ihm verglichen bei der Preview. Kross ist tatsächlich jetzt in einem wrestlerisch sehr, sehr starken Roster für mich einer der schlechteren. Aber der Vergleich mit Liv, ich finde ihn gut. Also wenn man ihn nachhallen lässt, da geht was, finde ich, in die Richtung. Ja. Ja. Es ist irgendwie holprig für mich. Also ich weiß nicht, ob Leute wissen, wenn man sagt, es ist ein bisschen hölzern. Ja, es ist irgendwie rau. Also keine Flüssigkeit. So. Also keine Ahnung, so Matches, Sami Zayn Matches, ich weiß, wir haben mit ihm unsere Probleme, aber die sind ölig. Die gehen. Sogar Seth Rollins Matches sind ja ölig. Die gehen. Ja, auch wenn wir einfach durch sind mit ihm. Kross ist zu hölzern. Es ist, als würde ich so einen Stapel Holz irgendwie so fallen lassen und dann hörst du dieses Geräusch und es knittert so weg. Nicht wie so eine Flüssigkeit, die ich auslaufen lasse. Die bleibt ungefähr gleich. Ja. So würde ich das irgendwie beschreiben und irgendwie schade. Er ist von der Mimik her einer der Stärksten. Ich würde sogar sagen, von der Promo-Arbeit hat er sich auch ordentlich nach oben gearbeitet. Aber puh, PLE-Matches müssen es nicht mehr sein, meiner Meinung nach. Das reicht bei Raw. Aber muss man auch sagen, die Qualität, die Wrestling-Qualität bei Raw ist auch mittlerweile absurd. Also, huiuiui, schwierig. Weiß ich nicht, ob man das dann noch irgendwie hinbiegen kann im Performance Center. Sami Zayn, Matchqualität übrigens so, weiß ich nicht, 2,5 Sterne. Ich möchte auch nicht zu negativ sein. Aber mehr habe ich tatsächlich nicht drin gesehen. Sami Zayn ist unglaublich over, auch nicht überraschend. Hat im Moment tatsächlich so eine interessante Phase wieder für mich. Ich glaube, er hat so Backstage ein Finn Balor-Treatment von Triple H und Co., weil sie sich denken, meine Güte, was für ein Trooper. Er ist unglaublich gut. Er beschwert sich nicht, er kann super oft verlieren, aber man kann ihn immer wieder einsetzen und man bekommt was. Ja, das haben viele auch von Kane gesagt. Ja, Mann, du konntest dem irgendwie alles hinterherwerfen und er hat daraus was gemacht. Ja, und trotzdem sehen sie aber in ihm, glaube ich, nicht einen absoluten Main-Eventer, weil ja dann eine Fehde mit Karrion Kross da dazwischen geworfen wird. Ja, das ist für mich immer so ein Anzeichen, genauso wie bei Julia. Ich denke, wenn man von ihr was Großes sieht, hätte man sie nicht gegen Selina Vega gestellt. Dennoch sehe ich hier irgendwo schon die Möglichkeit, dass er seinen Weg zum Rollins-Titel irgendwann findet. Jetzt vielleicht ist der Fokus eher auf Goldberg, den Gunther hoffentlich besiegt, keine Ahnung, wer weiß. Und dann kommt der SummerSlam. Ich denke, da wird sich Triple H was anderes suchen. Ich bin gespannt, was er da macht. Also im Moment sieht es stark nach Punk. Ja. Punk. Denke ich auch. Punk gegen Gunther? Ja. Es sieht für mich eher ein Punk gegen Rollins aus. Oh Gott. Aber das, also Punk gegen Gunther, das wird ja, du hast recht, die Storyline geht schon Punk gegen Rollins, weil Rollins ja immer rumnölt, ich ja. werde immer Punk da Steine in den Weg legen. Aber wenn Punk irgendwie Titelgold will, das hat er ja storyline-mäßig mehrfach jetzt angedeutet, dann muss er nach Saturday Night's Main Event eigentlich auf Gunther gehen. Das wäre auch irgendwo nachvollziehbar. Also, boah, es ist aber vor allen Dingen, weil es ja gegen Punk wieder nur die goldene Ananas wäre letzten Endes. Also, ja. Ah, du hast schon recht, aber das ist so 50-50 irgendwie. Ich kann in beide Richtungen ausschlagen, das Pendel. Hast schon recht. Also verstehe mich nicht falsch. Ich brauche das echt nicht mehr. Also, was sich WWE gibt natürlich, ist, dass Triple H, ja, er vergisst nicht. Rollins hat versprochen, dass Punk nie einen Titel gewinnt und er verhält sein Versprechen. Nur wir als Fans so, ja, aber Bruder, wir können nicht endlich ständig eure Matches sehen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass sie da noch eine Stipulation dran knallen, so The Last Chapter, No Disqualification, Unsanctioned, keine Ahnung, weil sie sich halt so hassen. Aber vielleicht machen sie auch einen Triple Threat draus. Oder man geht tatsächlich mit Gunther gegen Sammy, ja, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht. Punk hat ja Gunther auch umgeschubst bei Raw. Also, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, um bei Sammy zu bleiben, ich hätte nichts dagegen. Das habe ich bei der Preview schon, glaube ich, gesagt. Ich hätte nichts dagegen. Es ist nichts, was mich in Wallungen bringt. Es ist einfach so, ja, er macht so gute Arbeit. Und wenn dieser Titel schon da ist, dann schick ihn so ein bisschen an Leute herum, die es irgendwie so verdient haben, in Anführungszeichen. Ja, ich denke, da wird die Internet-Wrestling-Community sicherlich ein paar Namen in den Raum werfen. AJ Styles, Finn Balor, Sami Zayn, Kevin Owens. Obwohl AJ war ja WWE-Champion. Aber ich denke, jeder weiß, was ich damit sagen will. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Die beiden hatten ja schon gute Matches. Sammy hat ihn ja auch immer besiegt. Die Story schreibt sich quasi von selbst. So, ja, ich weiß nicht, Gunther, du weißt, mich kannst du nicht besiegen. Und dann hätte ich damit auf jeden Fall kein Problem. Es wäre am SummerSlam wahrscheinlich irgendwo mitten in der Card, weil es auf jeden Fall kein Main Event ist für jeweils Tag 1 oder Tag 2. Aber für das, wie er das irgendwie in den letzten Jahren gemacht hat, hätte ich da nichts dagegen, einfach mal um zu sehen, wie das aussieht. Und der Rest, ja, wird sich zeigen. Also ich wüsste nicht, welche Match-Situation ich wirklich haben wollen würde. Am liebsten wäre mir eigentlich so Gunther gegen Sami Zayn, gegen Punk, gegen Rollins. Fatal 4-Way. Ich muss nicht irgendwie Punk gegen Rollins sehen und so spart man sich vielleicht auch das x-te Match zwischen Zayn und Gunther und man hat irgendwie so das Beste von allem in einem Match. Aber das Fantasy-Booking lassen wir, glaube ich, jetzt und gehen vielleicht weiter zum nächsten Match. Nee, ich habe gerade Bock auf Fantasy-Booking. Ah, okay. Besser gesagt, nicht unbedingt Fantasy-Booking, aber wir wollen es ja ein bisschen seriöser formulieren. Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Also nicht, wie würden wir es, das ist ja Fantasy-Booking, da halten wir uns ja meistens tatsächlich zurück. Aber so Überlegungen, wie es weitergehen könnte. Und eine Überlegung, die mir so ein bisschen kam, als du gerade gesprochen hast, da kommen meistens dann immer ganz gute, ja, oder gute nicht, aber es kommen Ideen, sagen wir es mal so. Ich will es ja nicht bewerten. Meistens ist es ja auch wieder ziemlicher Schrott, was ich mir dann da ausdenke. Aber in Bezug auf die Rollins Championship, die jetzt gerade bei Gunther ist, hast du ja alle denkbaren Optionen mal so angeteased. Alle diese Optionen haben eins gemeinsam, nämlich dass Cross nicht mitspielt. Und ja, das ist, nee, jetzt war es ja auch richtig. Also in Bezug auf wrestlerische Qualität ist das ja nun mehr als nachvollziehbar, will ich mal sagen, dass das Cross da raus ist. Aber irgendwie haben wir Cross ja doch sehr gern jetzt in den letzten Wochen gewonnen. Und eine Idee hätte ich, das ist, und ich habe sogar einen Anhaltspunkt, warum das jetzt nicht völlig im Bereich des Abstrusen ist. Denn Zayn und Cross sind ja offenbar, was man bei Raw angedeutet hat, noch nicht fertig miteinander. Und weil wir ja Cross Promo Working und Mic Working und so ziemlich großartig finden. Und weil Sami Zayn ja so eine Sphinx ist, so eine Fahrstuhlaktie, mal so, mal so. Also Chris und ich sind uns ja einig und ich denke, es wird einigen von euch auch so gehen. Sami Zayn scheint ein ziemlich netter Kerl zu sein, mit dem connectet man. Und aber so richtig overgehen tut er nur, wenn er irgendwie Verschwörer-Gimmicks hat bei manchen. Mag ihn ja irgendwo. So, und was ich mir vorstellen könnte, dass du Sami im Storyline-Geschehen hältst und Cross auch und trotzdem das mit dieser In-Ring-defizitären Situation bei Cross irgendwie kaschierst, du eine halbwegs brauchbare Tag-Team-Storylines mit den beiden machst. So Richtung, also auf keinen Fall, dass die sich jetzt versöhnen und jetzt sind wir Freunde, sondern so ähnlich Team Hell No-mäßig. Dass Zayn das eigentlich nicht will, aber Cross ihn irgendwie nervt, belabert, was auch immer, versucht ihn zu brechen. Dann wird irgendwie so ein Tag-Team wider Willen, was ich angesetzt, oder irgendwie müsste man sich da jetzt kreativ was ausdenken. Wir haben ja 80 Millionen Creative-Leute. Und dann so ein Tag-Team, dass sie sich eigentlich überhaupt nicht mögen und auch ätzend finden, aber dann irgendwie sich finden, dann wieder kappeln. So, dann kommt vielleicht noch Dr. Shelby dazu. Also ich übertreibe jetzt mal. Aber dass da irgendwie so eine Long-Term-Storyline kommt, dass sie jetzt nicht sagen, oh, wir haben uns lieb und machen jetzt ein Tag mal bei Rhino und Heath Slater. Kann sich einige noch dran erinnern, 2016 waren die mal kurz Tag-Team-Champions, weil sie so ein merkwürdiges Tag-Team hatten, das für ein paar Wochen mal overgegangen ist. Das war in dem Moment tot, wo sie sagten, wir sind jetzt Freunde und greifen alles an. Ab da hat keiner mehr sich dafür interessiert. Team Hell No war ja damals auch relativ heiß, gerade weil es da eben diese Spannung gab, die auch natürlich sehr peinlich comedyhaft teilweise da inszeniert worden sind. Aber Kane und Daniel Bryan, die irgendwas hat da Klick gemacht bei den Fans, weil Bryan einfach klasse ist und Kane in seiner Art irgendwie auch dann ganz putzig war. Und so in diese Richtung könnte man hier vielleicht auch gehen, dass der eine so ein bisschen manipuliert, Zayn das nicht will, dann musst du Cross irgendwie in die Comedy-Schiene noch rüberbringen, dass Cross so, ja, ich habe hier Pläne und manipuliere dich und Zayn ist dann irgendwie genervt oder keine Ahnung. Aber ich glaube, da kannst du Zayns Stärken so ein bisschen wieder auch ausspielen. Cross sowieso. Die Matches kannst du so machen, dass Cross ab und zu ein paar Moves bringt, ohne allzu viel machen zu müssen. Bei der Crunch-Time macht Zayn das dann. Und ich glaube, da könnte mehr drin stecken als beim letzten Run von New Day. Gott hab ihn selig. Das war ja gerade mal wenig bis gar nichts über weite Strecken. Ich hab da jetzt mal, da ist natürlich auch Fantasy-Booking drin. Aber ich finde es so völlig abwegig. Ich würde, naja, 3-4% Chance würde ich da sehen. Ich muss sagen, ich bin stolz, dass du auf diese Idee gekommen bist, während ich geredet habe. Also das ist eine Idee, die mir sehr gut gefällt tatsächlich. Also die Raw Tag Team Division ist ja ziemlich tot, leider. Also da, die braucht irgendwie mal auch so ein Tag Team. Und das, was mir immer sehr gut gefällt, sind halt so unübliche Tag Teams. Du hast Team Hell No wahrscheinlich als bestes Beispiel schon genannt. Ich erinnere mich auch irgendwie so an Cena und Batista, die in einer Fehde waren und dann random Tag Team Champions wurden, Cena und Michaels. Das war natürlich ein bisschen anders. Das war andere auch Voraussetzungen, aber hat auch was. Und du hättest natürlich hier eine gute Chance, diese Division A zu beleben und B, Karrion Kross ein bisschen mitziehen zu lassen. So bleiben wir natürlich in der schönen Situation, dass diese Kombination uns, glaube ich, ganz gute Backstage-Segmente und auch Situationen in Tag-Team-Matches bringen könnte. Also wenn man das gut bookt, dann ist das, glaube ich, ziemliches Must-See-TV, weil, du hast schon gesagt, die Kreativen müssen sich da wirklich auch die zusammensetzen, weil du hast hier wirklich kompetente zwei Jungs. Die Tag-Team-Matches, die sind ja dann, glaube ich, eh das Einfachste. Tag-Team-Matches sind schnell mal eine coole Sache. Aber wenn du die Situation hernimmst und sagst, okay, Karrion Kross ist so ein bisschen ein Manipulator und Sami Zayn will eigentlich allen nur beweisen, dass er World Champion Material ist und irgendwie lässt er sich von ihm dann so manipulieren oder er manipuliert Adam Pearce zu einem Tag Team Match und dann gewinnen sie und Kross sagt, na, siehst du was, ich bin so der Teufel auf deiner Schulter und jetzt trägst du mit mir diese Titel. Und Sami will ja Titelgold quasi und will ja Gold um die Hüften und dann muss er mit sich selbst kämpfen. Also, ich finde es eine coole Idee. Es wäre was Frisches, nur ich traue sowas der WWE überhaupt nicht zu. Also Team Hell No, ich kann dir gar nicht sagen, wie sie das hinbekommen haben damals. Vielleicht, weil Kane irgendwie schon in einer Situation war, wo er sich alles erlauben durfte und wahrscheinlich auch ein bisschen auch auf sein Skript Einfluss hatte und Daniel Bryan ja eigentlich auch schon. Ich glaub, das war damals einfach so, weil die sich nichts davon erwartet haben. Das war so wie New Day damals auch. Die sind overgekommen, als WWE es hat fallen lassen. Und ich glaube, keiner hat sich damals bei Team Hell No wirklich groß was ausgedacht, als das losging. Und als sie dann irgendwann over waren, waren alle überrascht, so nach dem Motto. Mhm. Weil ich glaube auch, wie du sagtest, dass Brian und Kane da ein Stück weit freie Hand hatten auch, was diese Geschichte angeht, bis es dann natürlich ausgeschlachtet wurde. Ne? No, yes, no und bla. Aber ich glaube, wie so oft bei WWE, hat es von selbst geklickt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier, denn es klickt ja gerade was bei Zayn und Kross im Segmentbereich auf jeden Fall. Ne? Irgendwas ist ja da. Und dann musst du die einfach machen lassen, glaube ich. Weil Micwork, da hast du sie eben ja auch schon sehr schön gesagt, das sind ja unglaublich fähige. Ich will nicht sagen, mit die fähigsten im Roster. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber so falsch wäre das dann, glaube ich, auch wieder nicht, weil die sind gut. Und ich glaube, die können uns eine Story erzählen, die können uns einen guten Tag-Team-Run geben. Alles, was die machen, wäre bestimmt besser als das, was wir jetzt da haben. Ja. Es wäre geil. Ich hätte da Bock drauf, ganz ehrlich. Also ich würde mir das sehr gut wünschen. Aber jetzt hat Chris recht. Ich wollte nur so ein bisschen, ja? Ich würde es mir sehr wünschen, wenn das passiert, ja. Ja, ich würde es auch feiern, weil ich Kross eben gerne noch promomäßig sehen würde, aber eben nicht so gerne so intensiv im Ring. Und so ein Tag-Team-Match kann man immer in die Richtung aufbauen, dass dann Kross irgendwie da der Powerhouse-Typ oder, keine Ahnung, hinterrücks angegriffen. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie du Tag-Team-Matches booken kannst. So, und damit kommen wir zu einem Match, bei dem sich, da haben sich die Geister noch nicht geschieden. Wir kommen zum United States Championship Match. Solo Sikoa gegen Jacob Fatu. Und es ging um die United States Championship. Chris und ich haben gesagt, wir hätten schon sehr gerne, dass der gute Solo vielleicht mal Titelgold um seine Hüften bekommt. Er hat ja noch nie irgendwas gewonnen. Und wenn das nicht irgendwann sich mal ändert, dann läuft Solo Gefahr, wirklich mal abzustinken. Ob jetzt das hier der richtige Weg ist, also wir waren erstmal mit der Ansetzung überhaupt nicht zufrieden, dass sie gekommen ist. Und nun ist sie gekommen und dachte, da muss man das Beste draus machen. Ich habe so ein bisschen gehofft und gedacht, naja, vielleicht gewinnt Solo das Ding, ja? Und man hat es jetzt auch so gemacht. Also das Match war mit 12 Minuten, war in Ordnung, war aber jetzt nicht dieses Wir-holen-alles-raus-Match. Es war ein Storyline-Match tatsächlich. Denn immer dann, wenn Solo so richtig in die Bredouille kam, und er kam relativ schnell in die Bredouille, aber als es dann irgendwie gar nicht mehr ging, kam erst JC Mateo raus, der den Ringrichter abgelenkt hat. Dann kam auch noch Tongaloa, also Tama Tonga ist wohl noch nicht wieder so weit. Tongaloa diesmal seinen Spot nicht verbotscht. Also es ist ja auch mal erwähnenswert, wenn Tongaloa bei seinen Spots mal on point ist und nicht zu spät. Hat aber alles auch nicht funktioniert, dass man da Jacob Fatu außer Gefecht setzen konnte. Er war einfach zu stark, zu entschlossen. All guess but no breaks und so weiter. Aber ein Mensch kam, den wir nachher noch, den wir vorher noch nicht hatten, war schon im Vorfeld immer mal wieder geunkt, dass er jetzt doch eher früher als später mal eingreifen würde. Und er kam auch. Hikuleo hat auch den Ausschlag gegeben dafür, dass Jacob Fatu dann, was war es, ein Chokeslam? Ich weiß gar nicht genau, was es war. War es ein Chokeslam auf das Kommentatorenpult oder was war das? Ich glaube, es war so eine Art Chokeslam und so irgendwie was dazwischen. Nicht ein kaum zu benennen, so richtig der Move. Auf jeden Fall hat das dann den Ausschlag gegeben, dass Jacob dann tatsächlich der Übermacht sich jetzt nicht erwehren konnte. Also Storyline-mäßig, irgendwann ist es auch für Jacob mal zu viel. Und Solo hat gewonnen. Solo konnte dann den Samoan Spike ansetzen, durchbringen und hat das Titelgold dann für sich gewinnen können. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Situation 1, Solo US-Champion. Per se schon mal richtig gut, finde ich das. Also kann man natürlich drüber streiten, aber es ist für Solo gut, es ist für die Story gut und es ist genau für das ganze Stable ist es auch wichtig. Mal gucken, was dann mit Jacob passiert. Jacob wird jetzt, das wird noch lustig werden mit Jacob. So, und wir haben jetzt Bloodline 3.0, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Solo der Leader ist, JC Mateo und Hikuleo, die beiden neuen Enforcer. Und wenn Tama Tonga zurückkommt, dann auch Tama Tonga. Das heißt, wir haben hier ein 5-Mann-Stable, so wie es im Moment aussieht. Und da können sich einige vielleicht Gedanken über die Survivor Series machen, dass man da irgendwie dann vielleicht so eine neue Bloodline dann wiederbringt. Keine Ahnung, Roman, Jacob, vielleicht die Usos und dann noch den Honorary Us, den holt man dann auch noch wieder raus vielleicht. Passt nicht so richtig mit unserer Tag-Team-Storyline. Also, ich weiß nicht. Man kann natürlich sagen, jetzt Alter, jetzt wirklich, das dritte Mal jetzt, die Bloodline-Story, muss das denn sein? Ich sage natürlich, sein müssen tut da gar nichts, aber ich glaube, es tut einfach Solo und es tut auch SmackDown gut tatsächlich. Denn die Solo- und Jacob-Segmente waren für Chris und mich eigentlich immer relativ kurzweilig, auch wenn der Teebeutel-Effekt natürlich irgendwann dann doch langsam einsetzen könnte. Aber ich glaube, das ist so in Ordnung. Und wer mir jetzt so ein bisschen Sorgen macht, ist Jacob tatsächlich. Denn es wirkt jetzt so, als ob Jacob seine 5 Minuten vielleicht gehabt haben könnte. Also ich hoffe es nicht, ich glaube es auch nicht. Aber so ein bisschen sieht es so aus. Weil mit wem hängt Solo jetzt, hängt Jacob jetzt ab? Er hat im Moment, ja gut, Jimmy Uso, klar. Und wo Jimmy Uso ist, dann ist auch Jay Uso vielleicht nicht weit. Oh mein Gott, dann machen wir jetzt alte Bloodline und neue Bloodline vielleicht. Und zur alten Bloodline geht jetzt Jacob, der jetzt Roman Reigns wieder liebt, weil er irgendwie ja immer lieb haben muss. Und die Usos sind ja eh in der alten Bloodline, auch wenn das kein Mensch mehr genau weiß. Und Sami Zayn, ehrlich gesagt, ja auch. Ich weiß nicht, Chris. Also, da sind jetzt ein paar Möglichkeiten drin. Und ich bleibe dabei. Also, Match war okay. Also, das war jetzt nicht schlecht, aber es war nicht das, worum es hier gehen würde. Man müsste hier noch 5-6 Minuten vielleicht draufpacken, dann geben sie alles und dann ohne Eingriffe. Dann werden wir sehen, wie so eine Paarung zwischen den beiden, sag ich mal, in echt aussehen würde. Aber dieses Match sollte es hier nicht sein, weil es ein Storyline-Match war. Und für das, was es war, fand ich es tatsächlich echt in Ordnung. Meinung hier für mich ist ziemlich schwierig auszudrücken. Also das Match an sich, es war für mich eher so ein Story-Match, aber ich glaube, Sie haben angedeutet, dass das schon ganz gut werden kann, auch Hard-Hitting. Ich hoffe da natürlich, oder wir werden ziemlich sicher auch da ein Match der beiden nochmal sehen, vielleicht sogar schon beim SummerSlam, aber ich finde nicht das Problem jetzt bei der Tatsache, dass wir eine neue Bloodline haben, die X-te, ich finde das Problem eher, dass wir einfach so eine zu große Pace haben bei dieser Story-Entwicklung. Wir bekommen nicht die Chance, mit den Charakteren irgendwie etwas aufzubauen, eine Verbindung. Für mich ist irgendwie noch immer JC Mateo einfach noch super frisch und neu. Ich weiß nicht genau, ob er selbst noch angekommen ist. Solo hat für mich auch erst vor kurzem sich selbst gefunden. Ich wünschte, wir hätten das früher schon gehabt, weil er ist jetzt drin, glaube ich. Er ist in seinem Charakter und fühlt sich da auch wohl und macht das auch gut. Irgendwie steht ihm auch der Gürtel. Ich bin dahingehend eigentlich auch sehr happy, dass er diesen Titel gewonnen hat. Die restlichen sind für mich, also sie wirken noch für mich zu verloren und das ist ein Problem, weil man arbeitet bei WWE, weil wenn es um Bloodline geht, leider super schnell. Du hast schon angesprochen, wir brauchen jetzt natürlich ein paar Partner für Jacob Fatu, es wird wahrscheinlich einmal Jimmy sein, es wird auch Jay sein, der jetzt wahrscheinlich wieder degradiert wird zur Tag Team Division. Ja, und dann brauchst du noch ein paar Kollegen, außer du machst 4 gegen 4 bei den Wargames. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Beziehungsweise mal schauen. Vielleicht machen sie auch irgendwas mit Team Cena gegen Team Roman oder sowas, weil das wäre noch ein Match, das fehlen würde in der Cena-Abschiedstour. Aber natürlich, Bloodline bietet immer die Möglichkeit für ein Wargames und es wurde ja offiziell bestätigt, dass es wieder Wargames sein wird in San Diego. Aber wir haben ja noch Zeit bis dahin da hätte man natürlich die Chance jetzt für Charakterentwicklung. Und wie man das Ganze jetzt macht, ist da, wo ich die Gefahr sehe. Jacob Fatu ist, glaube ich, nämlich noch nicht so weit, wo Solo ist. Es ist nämlich im Moment dieses Ausschlachterei. All Gas, No Breaks, das Herumgetanze. Ich komme langsam in die Gefahr, dass mich nervt. Ja. Er hat natürlich immer noch unglaubliches Moveset. Eine unglaubliche Athletik gepaart mit einem Körper, der das eigentlich nicht hergeben sollte. Und das sieht immer beeindruckend aus. Unglaubliche Mimik. Und das ist natürlich ein Brett von einem Superstar. Aber du hast ihn im Moment so, es ist für mich auch, wie als wäre er in eine Waschmaschine geworfen. Also wirklich so herumgeschleudert und jetzt liegt er da, sitzt er im Ring und hat alles durch. Als Enforcer, als ich liebe dich Solo, als ich mache alles und jeden Platz. Sogar Roman konnte ihm nichts antun, bis hin zum US-Champ, bis hin zu, okay, jetzt bekomme ich doch irgendwie Probleme, bis hin zu, ich bin komplett allein und stehe ohne Freunde im Ring. Also das ist innerhalb von einem halben Jahr passiert gefühlt. Das ist zu schnell. Es ist einfach zu schnell und damit komme ich nicht zurecht. Und auch Michael Cole offenbar nicht. Der hatte keine Ahnung, wer das ist. Er hat gestruggelt mit den Worten. Ja. Hikuleo ist jetzt da. Ach, schwierig. 5-Mann-Stable. Ich erinnere mich an kein Stable, das 5 Männer hatte und gut war, um ehrlich zu sein. Vielleicht eine kurze Zeit der Nexus, der hatte ja mehr. Aber da allen irgendwie die entsprechende Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, das traue ich WWE erstmal nicht zu und B, das ist auch super schwer zu booken. Also habe ich hier Sorgen leider. Ich habe hier Sorgen. Auch wenn einfach immer noch da die Fehde an sich steht, die wirklich gut werden kann, weil diese Familie bei der Geburt wird halt irgendwie so Entertainment und Wrestling mit weitergegeben. Also das ist absurd. Deswegen haben die alle Talent und auch ein Potenzial. Aber ich glaube, man muss auch schon langsam irgendwie schauen, dass wir nicht in Gefahr betreten und zu sagen, naja, schau, Bloodline, das funktioniert und es ist eigentlich ziemlich egal, was wir machen. Hauptsache es ist Bloodline und wir haben hier genug Bloodline-Guys, die noch independent unterwegs sind, die holen wir dann einfach wieder, wenn wir quasi einen Zyklus beendet haben. Bin ich jetzt nicht mehr so ein Fan davon. Also positiv Solo und die US Championship und dass er sich gefunden hat. Negativ, man hat Jacob irgendwie so seine ganze Karriere in 6 Monaten gegeben und jetzt ist es super gefährlich, wenn man weitermacht. Er geht für mich einen LA Knight Weg im Moment. Und vielleicht kommt er irgendwann raus wie LA Knight jetzt, das ist okay. Aber ist halt auch kein Main Event. Und das wäre schade, weil in Jacob steckt eigentlich viel. In Jacob steckt eigentlich ein Mann. Jetzt im Moment sehe ich ihn da nicht. Er hat für mich einen Mann gestanden, der hätte ein Main Event Match bei einem PLE gegen Roman Reigns haben können mit Leichtigkeit, weil man ihn super gebuckt hat. Jetzt ist es für mich eher so, ja, keine Ahnung, weichgespült, no gas, all gas und ein kurzer Tanz dazwischen. Der macht mir keine Angst. Also, Bin ich nicht zufrieden im Moment, muss ich sagen. Ich verstehe, was du sagst, kann das auch dementsprechend auch natürlich gut nachvollziehen, bin da aber noch ein bisschen positiver eingestellt. Ich habe zum Beispiel bei Jacob, also so Main Event, Pay-Per-View Main Event, Titelträger von World Title, habe ich bei ihm eigentlich nie gesehen, weil er so eher wie Solo auch für mich eher so der Enforcer ist. Solo ist jetzt, hast du auch, finde ich, richtig gesagt, ist jetzt ein bisschen gewachsen in den letzten Monaten und auch reingewachsen in die Stable-Leader-Rolle, die ich bei ihm nie gesehen habe, lange Zeit. Aber seit so ein paar Monaten ist, ob er es kann, doch, ich glaube, er kann es sogar. Das Problem bei ihm ist nur, dass er ja, er hat zu viel verloren. Er hätte eigentlich mehr gewinnen müssen, haben wir auch schon oft angesprochen. Aber seine Mikrofonsegmente sind immer besser geworden in den letzten Wochen und Monaten. Auch so die Segmente mit Jacob, die waren schon nicht verkehrt. Jacob ist für mich aufgrund seines Gimmicks und aufgrund der Art, wie er worked, tatsächlich eher ein Stable-Mitglied. Und ein prägnantes, ein wichtiges, das auch mal Titelgold haben kann. Aber sein Mic-Work ist eben zu sehr auf dieses Werwolf-Ding bezogen. Und das macht er auch so gut wie kein anderer, finde ich. Dieses wilde, ungestüme und so weiter. Das verkauft er ja. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand besser verkauft hat in den letzten 10, 15 Jahren bei WWE. Kann sein, aber fällt mir jetzt zumindest nicht ein. Und deswegen ist mir so ein bisschen bange, weil ich finde, Jacob ist dann am stärksten, wenn er im Stable seine Enforcer-Rolle hat. Zumindest war es bisher bei WWE so. Sein United States-Run war okay, aber war auch nicht schlecht tatsächlich. War also einer der besseren der letzten Jahre. Er hatte seinen Widerpart immer in der Bloodline. Das heißt, er war, obwohl er nicht mehr in der Bloodline war, trotzdem noch Storyline-mäßig in der Bloodline-Story drin. Und man weiß eben nicht, wie eine Storyline gelaufen wäre, wo der Counterpart nicht die Bloodline gewesen wäre. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Bedenken, ob Jacob das so hinbekommen könnte. Ich will es auch nicht ausschließen. Ich traue es ihm ohne weiteres zu, aber ich sehe da jetzt keinen Selbstläufer. Und deswegen weiß ich nicht, ob Jacob vielleicht nicht in der alten Bloodline, jetzt mit Roman und den Usos, nicht vielleicht eine überragende Rolle wieder spielen würde. Ich glaube, besser, als wenn du ihn jetzt gegen, keine Ahnung wen, L.A. Knight oder was weiß ich wen stellen würdest. Da ist man, glaube ich, schnell washed up. Da ist man relativ schnell, läuft man zumindest Gefahr, sich abzunutzen und durch zu sein. Aber das finde ich jetzt auch interessant. Man muss mal gucken, wie es weitergeht jetzt mit Jacob und der Bloodline. Du hast einen sehr schönen Punkt gehabt mit Jeff Cobb und Hiko Leo sind jetzt relativ frisch und Jeff Cobb hat sich eigentlich, also JC Mateo hat sich auch vielleicht noch gar nicht so richtig gefunden und eingelebt. Hier auf dem Thumbnail, als Solo den Titel hochhebt, da wirkt er wie so ein Honigkuchenfett, das sich freut, weil er auch mitspielen darf. Also da muss er noch ein bisschen sich finden und auch die Fans müssen da jetzt so ein bisschen erstmal mit der neuen Bloodline warm werden. Aber dass Solo diese neue Bloodline tragen kann, da habe ich mittlerweile keine großen Bedenken, ehrlich gesagt. Ich glaube, er wird das sogar richtig gut machen, jetzt wo er auch noch Titelgold hat, dann kann er den Mund ja auch voll nehmen. Von mir aus kann er den Gürtel wirklich lange halten und ja, jetzt hat er ja quasi zwei Enforcer. Also Hiko Leo ist für mich da der deutlich coolere als Jeff Cobb tatsächlich im Moment. Gut, er ist groß, er ist stark, er ist samoanisch und so weiter. Das ist ja genau diese Kombi, die WWE-Fans auch gut finden. Schauen wir mal. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Chris, kann aber seinen Punkt verstehen, dass er hier zumindest gewisse Bedenken artikuliert. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen positiv gestimmter. Wo ich überhaupt nicht positiv gestimmt bin, der Chris tatsächlich in Ansätzen aber schon, ist das nächste Match. Da gehen Chris und ich tatsächlich ziemlich deutlich auseinander. Nämlich das Match um, also das Finale vom Queen of the Ring. Jade Cargill gegen Asuka. 8,5 Minuten. Ich fasse es mal kurz zusammen. Chris fand's nicht schlecht. Ich fand's echt schlecht. Und ich versuch's kurz mal zu begründen. 8,5 Minuten ist jetzt per se nicht unbedingt dazu da, um ein 4-Sterne-plus-X-Match als Selbstläufer zu prädestinieren. Natürlich kann es auch 8,5-Minuten-Matches geben, die 4 Sterne rausholen, wenn du da eben All Guess No Breaks, No Breaks machst. Aber hier war es für mich das also in keiner Weise. Asuka, finde ich, merkt man an, dass sie erstmal sich wieder akklimatisieren muss. Trotzdem musste sie natürlich, ich weiß nicht, 80% des Matches, mindestens 80% des Matches ging von ihr aus, entweder, vielleicht sogar noch mehr, entweder hat sie die Aktion gesetzt oder sie musste bei Jades Aktion eben auf dem Kiviv sein. Also ich habe selten ein Match gesehen, das von einer Workerin so deutlich geführt wurde oder auch geführt werden musste wie in diesem Match. Und die wenigen Aktionen, die von Jade kamen, die waren, um das Wort zu wetten, das Chris gebracht hat, ich fand sie extrem hölzern. Jade war nicht immer on point. Auch bei dem Jaded, finde ich, sah das auch nicht so glücklich aus. Das wirkte auch für mich so, als ob sie sich fast auf Askas Gesicht gesetzt hätte und sie den Kopf gebrochen hat. Also ich übertreibe jetzt, so schlimm war es nicht. Aber der Jaded, der sah auch schon mal ein bisschen runder aus. Also ich fand das Match hier wirklich, wirklich nicht gut. Ich fand es richtig schwach. Und jetzt habe ich mal meinen Senf gegeben. Und nun erzählt Chris euch, warum ich falsch liege. Wir kommen hier tatsächlich bei diesem Match nicht zusammen. Und das finde ich auch mal gut, dass Chris und ich eben mal hier wirklich völlig konträr sind. Beim Finish bin ich auf jeden Fall bei dir. Das sah irgendwie komisch aus. Da habe ich sogar geglaubt, dass das eigentlich nicht so geplant war. Und dann so ein von Rev dieser Count gemacht wurde, einfach weil sie musste. Der Rest, klar, natürlich kein 5-Sterne-Klassiker, aber irgendwo fand ich es, ich war eigentlich ganz gut drin. Es war klar, natürlich jetzt Jade Cargill, wir wissen um ihre Wrestling-Stärken oder Schwächen vielmehr. Und wir wissen, wo Askas Stärken sind. Und da hast du auch wiederum recht. Sie hat das Match hier getragen, musste auch aushelfen. Und man merkte vielleicht auch ein bisschen die lange Abstinenz an und auch wahrscheinlich so ein bisschen das ins Alter kommen. Ja, hat ja auch immer einen sehr stiffen Stil gehabt im Ring. Aber dennoch, keine Ahnung, 8 Minuten. Und man hat da auch irgendwie so Powerhouse-Aktionen gezeigt. Man hat irgendwie auch so Stiffness gezeigt. Klar, ich muss ja auch das Wort hölzern noch mit hineinnehmen. Aber irgendwo, ich fand's besser geworkt als Cross gegen Zayn, um ehrlich zu sein. Also ich fand Cross irgendwie viel, viel schwieriger und holpriger anzusehen. Ja, das fand ich dann hier irgendwie kurzweilig. Also deswegen hat es für mich grundsätzlich mal gepasst. Die Promo danach war eher nicht so mein Ding. Auch ein schwieriges Skript, finde ich. Aber wo ich im Moment immer noch, oder im Moment, wo ich, glaube ich, langsam um die Ecke komme, ist vielleicht so die Wrestling-Community, die schon lange der Meinung war, dass vielleicht das Cargill einfach nichts werden kann, weil er einfach zu wenig Talent ist. Und keine Ahnung, es ist halt jetzt schon sehr lange her, dass sie da ist. Und ich denke, sie bemüht sich auch. Und ich befürchte halt, dass es besser ist, dass sie auch nicht mehr werden wird. Ja. Klar, die absolute Elite hat sie im Ring noch nicht bekommen. Also sie hat mit Bianca gearbeitet im Tag Team. Aber die Gegnerinnen waren halt irgendwie so jetzt Asuka, Naomi und ich weiß nicht, wer da noch war. Auf jeden Fall so die Becky Lynchs der Welt waren da noch nicht dabei. Ich glaube, Bailey, Charlotte, Tiffany und so weiter und so fort. Also vielleicht wird das noch besser, ja. Aber muss man abwarten. Sie hat ja jetzt ihr Titelmatch gegen Tiffany, genau, für den SummerSlam. Das wird das größte Match sein im Moment in ihrer Karriere. Und dann können wir das nochmal neu inspizieren, aber keine Ahnung, irgendwie vielleicht muss ich mir das Match nochmal anschauen, aber ich weiß nicht, ich war da irgendwie drin, hab auch wenig Erwartungen, ja, vielleicht deswegen. Es war auch eine frische Paarung, vielleicht sagt mir das, drüber hinweg geholfen. Und irgendwo bin ich auch Fan von Kagel. Das kann ich auch nicht irgendwie abweichen von mir. Ich weiß nicht, da ist irgendwie einfach so, auch von ihr, das Ring-Gear sieht immer ihre aus, das Make-up, die Haare. Sie sieht echt aus, so wie ein Superstar, den du bei einem Spiel so erstellst. Also da ist wirklich ein absolutes Superstar-Appeal und das gefällt mir irgendwie. Vielleicht bin ich da eben auch wohlwollender, ja. Ich müsste mir das Match vielleicht nochmal anschauen und korrigiere mich. Klar, es ist kein Klassiker. Ich gehe auch hier nicht irgendwie in den hohen Sternebereich. Es ist für mich irgendwie so, es knallt sich für mich so auf, ja, vielleicht nicht mehr, ob es 3 ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht kratzt es an 3 für mich. Aber ich bin einfach mal gespannt, was sie jetzt mal mit einer Gegnerin macht, die in ihrer, ja, nicht so prime ist, aber Tiffany ist jung, athletisch, ist Championess, es ist jetzt mal auch kein Tag-Team, sie ist auf sich gestellt. Schauen wir mal. Also ich bin dahingehend wirklich gespannt, weil ich immer noch der Meinung bin, so die Elite an Wrestlerinnen hat sie halt auch noch nicht bekommen, ja, um sie ein bisschen vielleicht zu tragen. Asuka ist natürlich Elite, aber Asuka, meine Güte, wie lange war die weg? 1,5 Jahre? Hätte man hier vielleicht auch anders booken können. Deswegen nehme ich sie trotzdem noch ein bisschen in Schutz und warte jetzt einfach mal ab. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Vorfreude ist jetzt nicht da auf das Match, aber Interesse. Es ist frisch, es ist das, was ich irgendwie auch mal sehen möchte. Und wer weiß, vielleicht hauen die was da raus. Also ich würde dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Ich habe auch, wie gesagt, Jay eine Chance gegeben, hat bei mir nicht so funktioniert. Mal schauen, was Cargill und Tiffany beim SummerSlam dann herauszaubern können. Weil da wird sich dann auch zeigen, ob mit Cargill wirklich zu rechnen ist oder nicht. Also beim SummerSlam-Match bin ich bei dir. Also Interesse habe ich da auch. Das möchte ich mal gerne sehen. Die Bühne ist groß. Tiffany ist on top of her game. Also was die Skills angeht, also was Momentum angeht, weiß ich nicht. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Mal gucken, was Jade dann auf der Bühne, sag ich mal, bringen kann. Gib mal Sterne bitte für dieses Match hier. Kann man 2,75 geben? Boah, ich weiß nicht, ob ich 2 geben würde hier. Also, aber muss ja auch sein, wir müssen ja auseinanderliegen mit der Sternewertung, wenn wir das Match unterschiedlich wahrgenommen haben. Ist ja logisch. Ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und dann kommen wir zum Main Event. Und ich bin mit diesem Match vorne bis hinten nicht warm geworden. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu kritisch jetzt. Aber ich fand das ganz fürchterlich über weite Strecken, was da gelaufen ist. Auch die Matchgeschichte, was man uns da erzählt hat. Also, boah, schwierig, schwierig. Also, 26 Minuten ist ja nun schon mal relativ lange. Doll war's wrestlerisch, fand ich, von beiden tatsächlich nicht. Es war kein dolles Match. Es war lang, aber nicht doll. Und was wir im Vorfeld gesagt haben, man wird hier irgendwie über die Matchgeschichte versuchen müssen, reinzukommen. Und das hat man versucht. Man hat irgendwie dann während des Matches, wo ich dachte, ich gucke nicht richtig, hat man dann diese Versöhnungsandeutung gebracht, dass sie im Match sich dann vielleicht wieder doch versöhnen. Und allein schon diesen Ansatz fand ich ganz fürchterlich, dass man da auf diese Idee gekommen ist, das so zu booken, dass dass jetzt irgendwie man auf die Idee kommen soll, warum sollten sich Punk und Cena jetzt umarmen? Also in der einen Ausgabe hat Cena die Pipebomb von Punk kopiert und in der SmackDown-Ausgabe vor dem Pay-Per-View hat Punk John Cena als Doctor of Thugonomics da imitiert. Die Meinungen gehen auseinander. So. Aber dann zu sagen, ach Gott, wir sind ja jetzt doch eigentlich Freunde und nehmen uns in den Arm, war alles nur Spaß nach einem merkwürdigen Match, wo sie sich auch beide dann irgendwie versucht haben, gegenseitig auszustechen, fand ich schon mal blöd. Dann sollte da der Cena, typische Blick, den wir auch schon beim Heel-Turn damals gesehen haben, war alles nicht so gemeint. Zum Finish hat das dann trotzdem nicht geführt. Im Gegenteil, Punk konnte sich dann durchsetzen. Nach einem Ref-Bump ging das Cover natürlich auch durch, da leider kein Ref da war. Ging Das Cover logischerweise nicht bis drei, weil keiner gezählt hat. Ich habe jetzt die Chronologie der Ereignisse nicht mehr genau drauf. Deswegen, falls ich irgendwas falsch mache, seht es mir nach. Oder Chris kann es vielleicht gleich noch korrigieren, falls er sich noch besser erinnern kann. Dann sollte ein neuer Ref kommen, weil der alte ja kaputt war. Großartiges Thumbnail. Charles Robinson kommt angelaufen. Cena bodycheckt ihn weg. Mega geil. Und für mich war das Match total tot, als Rollins und seine Equipage dann da auch antanzten, weil Rollins dachte, so, jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, vielleicht ein Cash-In anzusetzen. Es ging drunter und drüber. Am Ende gab es dann den Curbstorm von Rollins gegen Punk. Cena konnte abstauben. Der Ref war dann wieder fit. Three Count ging durch. Cena hat verteidigt. Punk guckte blöd aus der Wäsche. Besser gesagt, er lag auf dem Boden, konnte sich erstmal gar nicht rühren. Und Rollins und seine Equipage guckten blöd aus der Wäsche. Zwischendrin kam auch mal Penta, nur um relativ frisch abgefertigt zu werden, sah es auch nicht so geil aus. Und am Ende hat Punk dann versucht, die Undertaker-Geste zu machen. Auch das sollte wohl lustig sein. Ich habe das nicht genau verstanden, dass er da immer versucht, sich aufzurichten, aber dann immer wieder hinfällt. Die Fans haben dann versucht, so ihn anzufeuern, auch mehr Höflichkeit oder als Selbstverarsche, keine Ahnung. Punk hat sogar irgendwann dann beim letzten Mal, glaube ich, mit den Fingern versucht, die Crowd zu animieren. Bitte macht noch mehr Stimmung, damit ich jetzt doch noch aufstehen kann. Und dann durfte Punk aufstehen, sein Theme kam. Cena sagte noch, guckt euch das an, was jetzt kommt. Ich habe geguckt und Punk hat einen Menschen aus der Crowd umarmt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es dieser, hieß er Mohammed oder ich weiß gar nicht, dieser eine Fan war, der bei dem sich Punk entschuldigt hatte, vor der Show wortreich entschuldigt hatte. Nein, ich liebe Saudi-Arabien und das mit The Mister, das tut mir echt leid. Ich entschuldige mich auch bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob er das sogar wirklich war. Ich würde fast wetten, dass er das war. Ja. Fürchterlich, alles fürchterlich in diesem Zusammenhang. Matchgeschichte fürchterlich, nur dass Cena verteidigt, war für mich dann irgendwie okay. Punk-Inszenierung fürchterlich für mich. Viele mögen es vielleicht sogar ganz gut gefunden haben. Also Punk hat natürlich seit diesem Saudi-Wochenende bei einigen an Sympathien verloren. Gerade ich liebe Saudi-Arabien, ist klar. Und immer wenn ich Rollins sehe, bin ich geneigt abzuschalten. Ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht findet Chris versöhnlichere Worte für diesen für mich durchaus schwierigen Main Event. Also grundsätzlich ein unglaublich interessantes Wochenende für CM Punk. Und das ist für mich auch wieder so etwas, wo ich sehr gerne mal hinter die Kulissen gehen wollen würde, auch wenn ich mich jetzt natürlich nicht trauen würde. Er kommt dort raus und er wird ausgebuht. Und dann sagt er, hey, Leute, es tut mir leid, und er wird sofort bejubelt. Also ich weiß nicht, wer da sitzt in dieser Halle. Und ich möchte auch grundsätzlich nicht weiter über Saudi-Arabien sprechen und was dahinter steckt, ob das bezahlte Fans sind, ob das irgendwie, was auch immer, Washing ist. Aber grundsätzlich ist das super weird. Alles. Und zu sagen, ich war in einer schlechten Stimmung, ich habe den Tweet vergessen, habe ihn mir neulich rausgesucht. Es ist schon ein heftiger Tweet. Also den kann man hier nicht mal zitieren, so krass ist es. Und zu sagen, ja, ich war in schlechter Stimmung, also. Und dann geht er halt zu Mohammed und sagt so, es tut mir leid, ja, ein grumpy old dude, ja. Ja, gut. Schwieriges Wochenende für ihn. Um zum Match zu kommen, es ist halt ein typisches Triple H Era Heel Championship Match geworden irgendwie. Es ist so Bloodline Rules. So ein Roman Reigns Match ist es mittlerweile. Klar, man hat die Klassiker ausgepackt. Das war ein klassisches Cena Punk Match. Und wenn es ohne Eingriffe endet, und Cena einfach gewinnt, vielleicht auch sogar durch diesen Low Blow oder durch einen Titelpunch, meine Güte, wäre ich hier sehr happy gewesen. Klar, beide sind älter geworden und es ist nicht mehr dieser Money in the Bank 2011 Punch drinnen, aber da, ich habe mir das auch nicht erwartet. Ohne den ganzen dämlichen Eingriffen, glaube ich, wäre ich hier sogar happy gewesen. Sonst war es einfach überbookt. Es war auch nicht, niemand hat danach verlangt. es hätte für sich stehen müssen. Es ist der letzte Tanz zwischen zwei Leuten, die wirklich auch mit einem Promo-Video toll zusammengefasst wurden. Das Yin und Yang-Video fand ich ganz gut. Es ist wirklich ära-prägend. Deswegen finde ich, haben sie mit der Abschiedstour bei Cena wirklich die Punk-Geschichte, die ich wirklich mit großer Lust erwartet habe, und promomäßig wurden wir auch damit ganz gut behandelt. Aber das haben sie echt total versaut. Also, dass man es in Saudi-Arabien macht und mit so vielen Eingriffen, es ist versaut, ja, muss ich auch mitgehen. Ja, bis zu den Eingriffen fand ich es eigentlich ganz okay. Ja, also natürlich, die Schnelligkeit ist da nicht mehr drin, aber es war in Ordnung. Eingriff, ja, Penta, der dann so auch reintanzt, so super weird, ja. Und was mir überhaupt nicht gefällt, das hat jetzt auch mit Rollins per se nichts zu tun, aber meine Güte, hasse ich diese Geschichte mittlerweile bei WWE. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar das, was ich am meisten hasse, ist diese Money in the Bank Sieger, die dann rauskommen, und es gibt immer nur zwei Sachen. Ja, es passieren zwei Sachen, sie kommen raus und dann tut der Ringrichter, als würde er das Konzept nicht verstehen. Und dann schütteln sie den Koffer und den Ringrichter wie Naomi bei der letzten Ausgabe, und die tun halt so, und dann wird das Ganze aufgehalten. Rollins hat das jetzt nicht gemacht. Das war irgendwo sogar ganz cool, wie er dann quasi einfach nur noch mit den Fingern den Ringrichter herbeigeholt hat, warum er ihn nicht schon vorher dabei hatte. Auch komisch, aber ich komme damit nicht mehr zurecht. Ich muss sagen, Money in the Bank war meine Lieblingsgeschichte. Mittlerweile wird das für mich zum absoluten Hassobjekt, weil es einfach nur dämlich ist und man uns für dämlich verkauft. Man verkauft uns für dämlich mit den Sachen. So. Und wenn der Cash-In dann durchgeht, funktioniert alles reibungslos. Also das müssen Sie bitte, bitte, Triple H, vielleicht hört er rein, bitte book das anders. Ich kann das nicht mehr sehen. Das Stable ist generell für mich einfach nie angekommen. Es funktioniert nicht. Also ich lasse mir da auch nichts einreden. Ich wollte das auch ohne meinen Seth Rollins Nicht-Fan sein einfach mal mir anschauen. Es funktioniert nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Also Breaker und Reed, es ist es nicht. Es ist auch Heyman tatsächlich nicht. Heyman auch nicht. Es ist doch so, Heyman ist großartig, aber er braucht doch seine Leute. Es ist ein Punk, es ist ein Lesnar und es ist ein Roman Reigns. Es ist kein Curtis Axel, es ist kein Cesaro und es ist auch kein Seth Rollins. Und irgendwie muss man das doch fühlen. Also irgendwie, es kommt mir jetzt auch nicht so vor, als wären die Fans auch dahinter. Und die Fans sind ja im Moment bei WWE wirklich hinter allen. Also das ist das, was diesen Main Event wirklich kaputt macht. So dieses Verarschen von Fans mit diesem dämlichen Koffer, der uns immer wieder vor der Nase hergetaumelt wird, und einfach die Magie rausnimmt. Wieso erinnert ihr uns ständig daran, wer diesen dämlichen Kack-Koffer hat? Wo ist die Magie des Überraschungs-Cash-In? Ich weiß, es ist schwierig. Aber versuch wenigstens Rollins mit diesem Koffer mal zumindest aus der Main-Event-Szene rauszuhalten. Lass ihn vielleicht mal für einen Monat komplett weg sein. Lass uns das versuchen zu vergessen, damit wir aus diesem Koffer mal wieder das machen, was er ist, nämlich einen Überraschungseffekt für einen Heel, um Champion zu werden. Also das ist furchtbar. Es ist furchtbares Booking, muss ich sagen. Es ist etwas, was für einen Match wie dem hier wirklich zwei Sterne raubt, ja, wenn wir bei der Sternenbewertung sind. Deswegen, ohne dem wäre ich grundsätzlich happy gewesen. Ja, auch wenn die ganze Saudi-Arabien-Geschichte rund um das Match von Punk wirklich furchtbar ist. Also ich weiß, wir wiederholen uns hier vielleicht oft und die Leute nervt's, aber das ist echt nicht gut gewesen. Also, was Punk hier gemacht hat, also, und ich bin großer Punk-Fan und ich verzeihe auch viel, aber das hier war wirklich, was für ein Rückwärtssalto in eine Steinmauer, Alter. Also gut, sei es drum, ja, er ist ein Millionär, er ist Mr. TKO, Cena hat in der Hinsicht vollkommen recht und ich glaube, dass er damit auch einverstanden ist. Er sagt ja auch genug, ich bin hier, um Geld zu machen, nicht um Freunde zu gewinnen. Fair enough, ja. Absolut in Ordnung. Aber Booking-mäßig leider nicht gut. Bei Roman Reigns Matches, keine Ahnung, war es auch immer overbooked am Ende, aber es hat irgendwo für mich trotzdem funktioniert, weil Roman einfach richtig cool war, seine Regentschaft sehr gut war und eben die Bloodline das Ganze wunderbar führen konnte. Ich mag Penta, aber heilige Scheiße war das blöd und dumm. Dieser, mit dem Tanz einen Safe zu machen, Das ist halt typisch WWE, das Ausschlachten von etwas, was mal funktioniert. Es ist so schade eigentlich. Es ist so, so schade. Und am Ende stehen halt alle wie Idioten da. Ja, alle. Außer Cena, muss sagen, bei Cena. Muss sagen, John, das finde ich, das war überragend für sein Storytelling, finde ich. Genau, auch wie er rausgeht mit diesem Grinsen und wie er den Titel hält. Also Cenas Abschiedstour, so mit ihren kleinen so Sachen, die mir nicht gefallen. Wird besser, wird immer besser. Es ist wirklich okay. Also da, ich denke, er wird es auch gut durchziehen bis zum Dezember. Ja. Er hat ja noch 14, 15 Auftritte, also ein bisschen was haben wir noch. Und ich bin gespannt, wie man den Face-Turn macht. Aber um hier zu bleiben, ich mag das gar nicht zu bewerten mit Sternen. Ich tue mir super schwer, weil ich wäre zufrieden gewesen. Auch das mit Charles Robinson war ja eigentlich ganz witzig und wie Cena ihn wegtackelt. Und ich fand es auch irgendwie ganz cool, so für 2 Sekunden wie Rollins dann so ruhig den Ringrichter herbeiruft. Aber alles andere war eine absolute Katastrophe, finde ich. Und viel zu overbooked für ein Match, das es nie und nimmer gebraucht hat. Das hätte man nie und nimmer so machen dürfen. Es ist eine Abschiedstour. Es muss für sich stehen. Es ist einfach eine Ära, die zu Ende geht. Ich weiß, das ist auch irgendwie so die Nostalgie-Gier bei mir. Und Klein Chris vor, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her? 2011, 14 Jahre, um einfach nochmal diesen Rodeo zu tanzen, ja. Aber sie haben es mir nicht gegeben. Sie haben irgendwie geglaubt, man muss hier uns wieder diesen Koffer vor der Nase taumeln lassen. So dämlich. Also das ärgert mich wirklich. Und deswegen, leider, sehr, sehr, sehr, sehr schade, dass man das am Ende so machen musste. Match bis dahin war für mich so solid, ja, 3,5. Und mit diesen ganzen Eingriffen gebe ich einen Stern runter. Ich bin wohlwollend sogar mit 2,5, glaube ich. Ja, ich gebe 2/3, weil du hast es, finde ich, das fand ich gut, was du gesagt hast. Eingriffe nicht gegeben hätte, dann hätte man hier locker 3 Sterne geben können, bin ich auch bei dir. Vielleicht sogar 3, 3¼, 3,5 kann man über alles streiten, ne? Aber es wäre auf jeden Fall solide gewesen. Es war jetzt nicht die 4 Sterne, die wir im Vorfeld für möglich gehalten hätten. Die wären es auch ohne Eingriff nicht gewesen. Aber dieser Robinson-Tackle, das wäre so ein netter Seitenblick gewesen. An den wird man sich zurückerinnern. Und jetzt ist das, woran man sich zurückerinnert, die dusseligen Eingriffe von Rollins, der dusselig tanzende Penta. Und die Tatsache, dass auf diese Weise Cena und Punk dieses Match eben nicht alleine bestreiten durften. Wäre natürlich mega gewesen, wenn es clean ausgegangen wäre für Cena. Aber kannst natürlich auch nicht machen. Oder exakt, natürlich hättest du es machen können. Also warum eigentlich nicht? Aber ist jetzt nicht passiert. Oder mach halt den. Aber das dann wirklich zu verwässern, ihm auch unclean. Aber clean wäre gegangen, unclean wäre auch gegangen. Aber Overbooking hätte jetzt auch nicht unbedingt zwingend nach hinten gehen müssen. Aber dieses Overbooking mit den Eingriffen von Rollins Gang und dann auch Penta, das hat dem Match also wirklich das Genick gebrochen. Weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber es tat dem Match auf jeden Fall überhaupt nicht gut und diesem Legacy-Ding jetzt auch nicht. Ne? Also das weiß ich nicht, das haben Punk und Cena schon anders verdient. Es war auch das größte Match bisher von Cenas Run. Und das hätte man anders machen können. Zumal Storyline-mäßig ja überhaupt nichts passiert ist. Also ob Rollins da jetzt eingegriffen hätte, ob Penta rausgetanzt wäre, es hätte nichts ausgemacht. Überhaupt nichts. Und so hättest du ein solides Match gehabt. Du hättest einen netten Sidekick mit dem Robinson-Tackle gehabt, der wirklich großartig gesellt war von Robinson. Das war wirklich, also Wrestling-Oscar-reif. Ich glaube, der ist ja auch keine 20 mehr, der Junge. Also das muss man erstmal so performen. Ja, und so bleibt eben ein Punk, der sich bei Saudi-Arabien entschuldigt hat, dafür vielleicht sich einen neuen Porsche mitnehmen kann oder weiß der Geier was. Sei ihm alles gegönnt, hat alles ein kleines Geschmäckle gehabt. Und so steht eine Show, die mich im Endeffekt wirklich nicht glücklich gemacht hat, in keiner Weise. Es war jetzt keine Zeitverschwendung, weil wir diesen Podcast hier haben. Das ist immer gut. Aber heieiei, wir waren da jetzt nicht so richtig wirklich glücklich. Ja, nächstes Jahr sind wir gleich 3-mal in Saudi-Arabien. Huch! Bra, auch mit dem Rumble. Einziger Vorteil, man kann die Show eben dann gucken, ohne da nachts dran beizumüssen. Ist auch kein Argument. Dann gucke ich es eben am nächsten Tag frisch, fromm, fröhlich, frei. Also das ist jetzt auch kein Argument, ne? Also Gott bewahre. Dreimal Saudi-Arabien, dreifach Halleluja. Ich höre die Knochen knacken. So, damit sind wir für diese Show fertig. Wir könnten jetzt noch ein bisschen über den Titelgewinn des Judgment Days sprechen, die von New Day die Titel sich geholt haben. Aber ich glaube, mein lieber Chris, wir können für heute auch jetzt einen Cut machen. Wir haben 90 Minuten und ich muss tatsächlich, es klingt jetzt richtig peinlich und es tut mir echt leid, diesen Spruch zu droppen. Ich muss leider noch mal kurzfristig jetzt gleich arbeiten. Da sind noch ein, zwei Sachen reingekommen, die müssen leider weg. Und deswegen können wir ja den Tag-Team-Titelgewinn von Judgment Day, da können wir auch die nächste Raw-Ausgabe gleich mit reinnehmen. Mal gucken, ob sie da irgendwie uns schon mal ein bisschen weiter aufklären, in welche Richtung das gehen soll. Kann ja eigentlich nur ein Split sein. Aber so finde ich den Split eigentlich immer ganz süß, wenn man da noch einen Titelgewinn einbaut vorher. Dann steckt da noch ein bisschen Zucker drin. Oder besser gesagt, ein bisschen Feuer drin. Ein bisschen Pfeffer, wollte ich sagen. So, jetzt habe ich es aber richtig gesagt. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns nächste Woche. Dazu kommt noch eine neue Smackdown-Ausgabe, wie sich der gute CM Punk da positionieren wird. Ach, er hat sich ja schon positioniert. Hört, Punk ist ja auch bei Raw, was erzähle ich denn? Da sind wir mal gespannt, was Cody und Konsorten bei Smackdown so erzählen werden. Das wird ja auch interessant. Wo ist denn Cena überhaupt? Cena, der ist überall oder wo? Nee, Cena ist doch eigentlich bei Smackdown, oder nicht? Ja, Cena ist eigentlich Smackdown, ja. Ja. Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, der ist ja, glaube ich, überall, wo er Bock hat mittlerweile. Also Cena ist ja nun wirklich also Brand-Hopping, weil Cody ja beim Smackdown-Brand ist, wenn ich recht informiert bin. Und dann wird man da gucken müssen, wie er sich da jetzt gegen Cena in Position bringt. Wir sind auch gespannt, wie es da mit der Bloodline weitergeht. Also mal gucken, was Jacobs Weg sein wird. Also ein bisschen was ist da ja noch, worüber wir uns freuen können oder worüber wir zumindest berichten können. Und das heißt natürlich auch, dass wir, ich habe schon gesehen, ich glaube, José Jack Mourinho hat auch ein neues Pin-or-Kick-Out-Fragespiel bei YouTube hochgeladen. Da wir nächste Woche keine Special-Event-Review haben, da wir nächste Woche ganz normal, oder müssen wir uns schon auf die Saturday's Main-Event-Show vorbereiten? Weiß ich gar nicht. Ja, wir haben ja Evolution auch. Ist alles an einem Buch. Ach du grüne Neune. Ist das nächstes Wochenende schon? Oder dieses? Nee, dieses nicht. Nächstes. Glaube ich nicht. Ich schau mal, wann ist Evolution 2? Ja, warte mal. Ich guck mal, was das für ein Tag ist. Welches? So, Evolution ist am 13. Juli. Ja, dann müssen wir nächstes Wochenende zwei Previews machen. Zumindest die Evolution Show kriegt eine Preview. Bei Saturday Night's Main Event machen wir so ein Bütten was, klar, über Goldberg müssen wir reden, geht ja nicht anders. Und dann haben wir da auch was. Aber auf jeden Fall werden wir uns nächstes Wochenende die Zeit nehmen für Pin or Kickout. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und deswegen gebe ich mal rüber zu Chris mit den Schlussworten für heute. Ja, ich bin irgendwo, wäre ich gespannt zu wissen, wie die Leute die Show empfunden haben. Ist jetzt schon ein bisschen etwas her, vielleicht werden sich ein paar ja auch dann in der Kommentarspalte wiederfinden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann werden wir schauen. Nächste Woche haben wir echt viel vor. Saturday Night's Main Event, Evolution, Pin or Kickout. Also könnt ihr euch definitiv auf einiges an Podcast-Material freuen und darauf freue ich mich auch. Das Spiel ist vorbereitet. Vielen Dank an dieser Stelle und deswegen wünsche ich eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche wieder. Ja, und ich überlege gerade, wie wir das dann am besten machen. Also nächste Woche ist noch tiefenentspannt, wenn wir dann am 10. aufnehmen. Aber dann am 14. fahre ich in Urlaub für eine Woche. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht nehme ich meinen Rechner mit. Mal schauen. Also ich will noch nicht aufgeben. Irgendwie kriegen wir das hin, dass wir da eine Review zu machen. Ich bin optimistisch, dass ich improvisieren kann. Und erstmal von der Hand in den Mund leben. Nächste Woche ist alles normal, Business as usual. Da machen wir eine ganz entspannte Ausgabe mit ein bisschen Preview, mit ein bisschen Pin or Kickout. Und ihr wisst ja Bescheid, wenn es Fragen gibt. Wir machen auch ein bisschen Q&A jetzt immer da rein. da lassen wir uns nicht lumpen. Wir wollen ja wieder ein bisschen mehr auf die User eingehen. Nächste Woche dann entsprechend wieder mehr Zeit dafür freigeschaufelt. In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin einen schönen Sommer. Bleibt fröhlich, bleibt gesund, habt Spaß mit dem Wrestling-Produkt. Und wenn ihr bei uns mal wieder reinhört, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch trotzdem immer nur das Beste. In diesem Sinne, macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.